Ahora estás escuchando Radioaktiv Berlin. Und nun gibt's eine neue Ausgabe von Radioaktiv Berlin, heute mit einer Sondersendung zum Thema Repressionsalltag in der DDR. Am Mikrofon begrüßt euch Markus. Heute in der Sendung. Im Herbst 2017 gab es in Berlin die Anti-Knast-Tage und dort konnten wir einen Vortrag aufnehmen von einer Aktivistin, die ihre Kindheit und Jugend und ihren frühen politischen Aktivismus in der DDR verbracht hat. Sie hat aus linker Perspektive geschildert, wie die Repression eben auch gegen Linke im Alltag der DDR aussah. Und wir würden das gerne als Ergänzung verstanden wissen zur Debatte um Siegerjustiz und Repression gegen Linke in der DDR, die sich ja seit einiger Zeit so vehement in der Antirepressionsorganisation Rote Hilfe e.V. austrägt, diese Debatte. Ausgelöst durch zwei Sonderhefte, die die Rote Hilfe zu diesen beiden Themen herausgebracht hat. Ja, wir wünschen gute Unterhaltung. Ich bin Katrin. Also ich bin Jahrgang 65, das heißt, ich bin halt 25 gewesen zu Ende der DDR. Worauf ich vorher noch mal hinweisen will, ist praktisch, also ich war jetzt lange Jahre Mitglied der Roten Hilfe und bin seit diesem Jahr, Anfang dieses Jahres ausgetreten aufgrund des Konflikts, der sich zur letzten Rote Hilfe-Ausgabe, also letztes Jahr die letzte Rote Hilfe-Ausgabe, ich weiß nicht, wer von euch kennt, gab es eine Ausgabe zur Siegerjustiz, die viele Texte enthielt, die von ehemaligen DDR-Funktionären geschrieben wurden, dass sie jetzt eben die Opfer sind eben des neuen Staates. Daraufhin gab es also von unserer Seite, also von der UG Dresden halt, eine starke Auseinandersetzung innerhalb der Roten Hilfe, wo für mich auch wirklich interessant war, dass es tatsächlich offenbar immer noch so einen Ost-West-Konflikt gibt. Was mir bis dahin nicht so klar war, was ich auch sehr spannend fand eigentlich, weil ich dachte, nach so langer Zeit, also jetzt Einheit, also sollten ja vielleicht auch mehr Kenntnisse darüber da sein, also wie die DDR funktioniert hat. Und für uns war dann eigentlich klar, dass das tatsächlich offenbar eine Geschichtsaufarbeitung stattfinden muss, und zwar von linksradikaler Seite, weil das eben auch ein Teil unserer Geschichte ist und das für uns wichtig ist, eben damit umzugehen, um tatsächlich nicht in Zukunft immer wieder dieselben Fehler zu machen oder so. Also es kam natürlich dann auch prompt der Vorwurf des Antikommunismus, was wir für totalen Schwachsinn halten, weil also wir der Meinung sind, dass wir uns mit der Geschichte wirklich ernsthaft und ehrlich auseinandersetzen müssen, um das nicht der bürgerlichen Geschichtsschreibung zu überlassen, weil ansonsten sind wir wesentlich angreifbarer, als wenn wir uns tatsächlich ehrlich damit auseinandersetzen. Erstmal so viel zur Vorrede. Also ich bin, wie gesagt, 1965 geboren. Also ich werde jetzt viel über mich erzählen, obwohl es eigentlich nicht um mich geht. Also ne, das ist ein bisschen komisch auch für mich. Also praktisch hier so autobiografisch darzulegen, aber ich meine, anhand dessen kann ich das natürlich auch am besten erzählen. Ich habe jetzt also keine Statistiken oder keine genauen Zahlen, also ich weiß manchmal nicht mehr genau, in welchem Jahr irgendwas stattgefunden hat oder so, aber es ist eben praktisch im Grunde einfach nur so eine Erzählung. Also ich wurde geboren in so einer Kleinstadt in Brandenburg, Schwedoda, also an der polnischen Grenze. Was mir später klar wurde, war das auch so eine sozialistische Vorzeigestadt. Also das wurde ja im Zweiten Weltkrieg zu 80% zerstört und dann mit diesem sozialistischen Programm Industrialisierung des Nordens wieder aufgebaut. Also wurde viel Industrie angesiedelt und ganz viel Neubau. Also in diesem Umfeld bin ich groß geworden, was ich auch nicht schlimm fand. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich bin auch sehr froh, dass ich in der DDR geboren wurde und dort aufgewachsen bin. Und das war natürlich auch völlig normal, also dieser Werdegang. Ne? Also man wurde halt geboren, dann ist man in die Kinderkrippe gekommen, dann ist man in den Kindergarten gekommen, dann in die Schule. Dann war das so, dass man eben mit der ersten Klasse sofort eben in die Organisation Junge Pioniere kam. In der vierten Klasse dann Themenpionier und ab der achten Klasse Freie Deutsche Jugend, also FDJ. Also das war ein völlig normaler Vorgang, über den auch niemand mehr nachgedacht hat. Also ich kannte in meinem Umfeld niemanden, der da irgendwie rausgefallen wäre aus diesem Kontext. Man wächst dann eben so auf in einer Uniformierung und auch mit Fahnenappellen und mit Disziplin und hat sich an bestimmte Sachen zu halten und denkt mitunter darüber ja überhaupt nicht mehr nach. Ja, warum auch, ne? Wenn man eben das nur so kennt, dann ist das eben so. Also das fängt dann an natürlich bei einigen, also auch bei mir, dann ab einem bestimmten Alter, dass man anfängt irgendwie zu rebellieren. Beziehungsweise ich sage es einfach mal, weil ich irgendwie das Gefühl habe, also mir gefällt es nicht. Ich hätte jetzt nicht das irgendwie richtig argumentativ unterlegen können oder so, aber es hat mich einfach ab einem bestimmten Alter, ich nehme mal an, das war so eben ab der Pubertät, hat mich angekotzt, dass immer in bestimmten Bahnen zu denken und zu handeln und auch zu fühlen. Sobald eben irgendwie eine kritische Nachfrage kam, wurde man von der Schule oder wie auch immer niedergemacht. Meine erste Erinnerung an eben so eine komische Situation ist, als ich etwa dritte Klasse war. Da gab es so eine Fernsehserie damals, also da war noch Westfernsehen bei uns verboten. Also wir hatten in Schweden aber Westfernsehen und es war auch eigentlich Usus, dass das alle geguckt haben. Und da gab es so eine Serie, so eine Trickfilmserie, die nannte sich Schweinchen Dick. Also ich weiß nicht, ob das irgendjemand kennt. Ich weiß so gar nicht mehr, worum es geht. Also ich fand die jedenfalls schön, mir hat die gefallen. Und dann habe ich eben in der Schule darüber erzählt. Und justament am Nachmittag kam eben eine Abordnung aus der Schule. Also ich weiß noch, meine Hortleiterin war dabei. Und meiner Mutter wurde halt vorherhalten, dass ich imperialistische Werbung mache in der Schule. Ich meine, ne, ich war 9 oder 10 Jahre alt. Also ich habe das überhaupt nicht verstanden, logischerweise. Ich habe nur also irgendwie so ein diffuses Gefühl gehabt von, was ist das für ein Blödsinn, ne? Also ich meine, und irgendwie sind natürlich so eine Sachen schon irgendwie auch prägend, auch wenn man das jetzt noch nicht genau einordnen kann, aber man behält sich sowas ja. Also wir hatten ja ab der 7. Klasse Staatsbürgerkundeunterricht und dann werden ja immer einfach nur irgendwelche Parolen eingeimpft, so, ne? Also die DDR ist meine Heimat, weil sie eben der einzige Staat ist, der für die Arbeiter und Bauern, also es wurde noch nicht gegendert, eben da ist und die kapitalistischen Staaten sind eben alle schlecht. Also wenn man nachgefragt hat, warum das so ist, dann ist eben einfach, ja, ist eben so. Und damit muss man dann eben zufrieden sein. So, wenn so eine Sachen sind wie ja, Abrüstung, eben, ja, da war ich auch in der 7. Klasse, da war damals war eben die Stationierung Pershing hier, SS-20 da. Und dann hieß es immer, also der Westen muss abrüsten. Und dann war eben so eine Nachfrage von mir, ja, warum denn eigentlich nur der Westen? Also warum denn nicht wir auch? Also dann gibt es dann gleich eine Auseinandersetzung und man kriegt dann irgendwie untergeschoben, man ist auf dem falschen Dampfer und irgendwie nicht auf der richtigen Seite. Das Ganze war ja dann auch eben eine ziemlich militaristische Erziehung gewesen. Also wir haben ja recht frühzeitig Werkkundeunterricht gehabt. Ich meine, abgesehen von solchen Übungen wie Atomschutzübungen oder so, was es ja im Westen auch gab, wenn mich nicht alles täuscht. So. Aber dann eben kamen dann auch Wehrerziehungslager für die Schülerinnen und Schüler, wo eben die Jungs sozusagen am Wehr ausgebildet wurden und die Mädchen eben als Sanitäterin bzw. in der Küche. Wo man dann schon anfängt und denkt, ja, was soll das? Also, ich will damit gar nichts zu tun haben. So, ne? Also, dann gibt es natürlich auch die Kaderbildung. So, ne? Also, in meinem Fall war es so, ich war eine sehr gute Schülerin gewesen und war klar, dass ich dann sozusagen vorgesehen war für einen Kaderweg. Also, das heißt dann eben Abitur und möglicherweise eben dann auch Partei und so weiter, um dann eben sozusagen die Menschen auf den richtigen sozialistischen Weg zu bringen. Also das heißt, sie wollten auch, dass ich eben Lehrerin werde. Als ich dann eben so 15 wurde, also 14, 15, war das so, dass ich eben wirklich tatsächlich dieses Gefühl hatte, also irgendwas stimmt nicht. Ich will das halt hier nie so haben. Also das muss auch irgendwie anders laufen. Also meine Gedanken sind auch irgendwie andere und so. Und habe mir dann entsprechende Leute gesucht, die tatsächlich auch in Schweden gab. Also das waren damals die Langhaien mit Schellparker und Kletterschuhen, die auch teilweise halt sich schon in Kirchen organisiert haben. Also die Kirche war ja damals auch ein sehr offener Raum für Leute, die halt anders getickt haben oder eben versucht haben, irgendwie einen anderen Raum zu finden für sich, wo sie eben tatsächlich auch leben konnten. Und das war für mich auch sehr interessant, was natürlich auch damit verbunden war, dass es tatsächlich, also auch innerhalb der Familien, also wenn du halt, das war nicht gerne gesehen, also auch in so einer Kleinstadt, wenn du halt da mit irgendwelchen Gammlern durch die Gegend gerannt bist. Jedenfalls darüber, also war auch immer mehr Zugang zu Literatur, die in der DDR verboten war, die extrem spannend war und man stellt sich natürlich dann auch immer mehr die Frage, warum ist denn das verboten? Aber ich muss noch dazu sagen, dass ich tatsächlich eben aufgrund dessen, dass ich halt als Kader auch vorgesehen war, also ich war sowohl Gruppenratsvorsitzende, das war damals in einer Pionierorganisation praktisch die höchste Funktion innerhalb einer Klasse und dann auch Dörp-Vorsitzende bis zur 10. Klasse. Das hat mir auch Spaß gemacht, also ganz einfach denke ich aus dem Grund, weil irgendwelche Sachen zu organisieren, Verantwortung zu übernehmen und so weiter und so fort. Und wie es so war, also man hat eigentlich gar nicht darüber nachgedacht, welchen Sinn das Ganze hatte. Also sozusagen, was da einfach auch für eine Infiltrierung dahinter steckte. Dann später eben so mit 15 habe ich dann eben nachgedacht, dass ich das eigentlich komisch finde. Also aber das ist natürlich ein Prozess, der sich lange hinzieht, warum man irgendwas nicht gut findet oder so. 16 bin ich dann nach Frankfurt-Oder gegangen, habe dort eine Berufsausbildung mit Abitur gemacht, bin dort eben im Internat gewesen und das war tatsächlich auch so eine Sturm- und Drangzeit. Die drei folgenden Jahre waren für mich also eine der krassesten in meinem Leben, abgesehen jetzt von der Wende, die dann war, aber weil die mich doch sehr geformt haben und ich da auch ganz viel Schikane erlebt habe, also von Seiten eben der Schule als auch von Seiten des Betriebes, wo ich ausgebildet wurde. Also in so ein Aha-Erlebnis war gewesen, dass wir waren im Internat, wir waren fünf Mädchen in dem Raum. Das war so gewesen, dass eben faktisch da ein Doppelstockbett stand, da ein Doppelstockbett und dann weiter außen war ein einzelnes Bett und die dort weiter außen lag, die hatte gesagt, oh Scheiße, kotzt mich an, wir können abends immer quackern und ich krieg hier nichts mit. Und dann haben wir in kurzer Hand dieses Bett genommen und haben dazwischen diese beiden Doppelstockbetten gebaut und das war wie so eine Höhle und wir fanden das total cool. Am nächsten Tag ging es dann los, also haben wir uns dann alle im Direktorenzimmer unserer Schule wiedergefunden und wurden da vollgebrüllt von wegen, wir würden eben die SED-Bezirksdelegiertenkonferenz, die eben an dem Wochenende in dort stattfinden sollte, boykottieren und sabotieren. Also da sitzt du erstmal da und denkst, was ist denn jetzt los? Also ich meine, wir hatten einfach Spaß, ne? Also und ich meine, ich war auch, ja, bisschen frech so gewesen und ich habe dann, also weil die stellvertretende Direktorin war dort und hat uns angebrüllt, also meine Erfahrung war auch gewesen, dass die Stellvertreter immer die schlimmsten waren. Also die waren auch meistens bei der Stasi und die waren auch wirklich am krassesten und am ekelhaftesten. Und ich habe dann irgendwie dann, also weil die uns vollbrüllte und dann war es so, dass ich dann also auch zu ihr meinte, also dass das lächerlich ist und so und fand es natürlich auch nicht gut, dass ich dann auch noch gewagt habe, eben da wieder Worte zu finden. War auch interessant, wir waren eben, wie gesagt, fünf Mädchen und wir waren nicht alle in einer Klasse, wir waren in fünf verschiedenen Klassen. Die Reaktionen der Mädchen waren auch sehr unterschiedlich, also zwei sind total zusammengebrochen. Eine wusste nicht so richtig, also und die andere, na, die hat dann, ja, ging dann ein bisschen am Arsch vorbei, aber für mich war das tatsächlich so ein Schlüsselerlebnis, weil ich irgendwie da begriffen habe, dass jede eigene Initiative, also irgendeine, ja, kreative Sache, die man machen will oder so, sofort als eben nicht sozialistisch eingestuft wird und als, ja, als Boykott und Sabotage. Und dann habe ich auch so gedacht, ja, das könnt ihr gerne haben. Also so einfach geht das nicht. Dann folgte natürlich aufgrund dieser Aktion, also das war ja nicht das Einzige, dass wir dann faktisch vollgebrüllt wurden. Also das ging dann viel los. Dann kamen die an mit vielen Fotoapparaten, haben alles fotografiert und dann gab es eine Wandzeitung, da wurden wir gebrandmarkt als über die Bösen schlechthin und dann sollten wir noch Strafarbeiten machen, bis ich die Bete um Taus machen und so und ja, wo ich mich auch verweigert habe. Also das war gleich zu Beginn unserer Lehrzeit und von dem Moment ging es tatsächlich los, dass ich dort Spießruten gelaufen bin. Jeder Furz, der da irgendwie in der Schule verquer ging, also das war meine Schuld. Ne? Das hieß dann immer Jugendfreundin Heidecker, also ist mein Name, dies und dies getan. Also wir haben alle Vierteljahre haben wir eine Beurteilung gekriegt, sowohl von der Schule als auch vom Betrieb und vom Internat. Das konnten wir auch einsehen und das war tatsächlich dann immer so, dass tatsächlich auch wenn ich mit Menschen zusammengesehen wurde, mehrfach, dann hieß es immer gleich, Jugendfreundin Heidecker hat einen schlechten Einfluss auf den und den oder die und die. Also obwohl die natürlich überhaupt nicht wussten, was da eigentlich passierte zwischen uns oder so, sondern es war einfach nur, ja, ich war da und die waren da und wurde dann halt eben so gedreht, dass ich eben die Böse war. Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass wir bis ich eine Party gemacht haben da auf dem Flur und dann kam dann der Nachtwächter und alles ist auseinandergesprallt und dann stand noch das einsame Radio da und die Musik lief vor sich hin und das Radio wurde genommen und mit dem Zettel, dieses Radio gehört vermutlich der jungen Freundin Heidecke. Ja klar, also ich... Also so ging das in einer Tour. Also und dann war zum Beispiel so eine Situation, Fahnenappelle, also Fahnenappelle waren ja sehr beliebt in der DDR, gab es und dann sind die alle rausgekommen aus diesem Gebäude und standen, also da passierte noch gar nichts und Freundin rauchte und ich habe gesagt, hier, ach lass mich mal ziehen und wollte gerade ziehen und dann stand da so ein Trainer von der Schulleitung hinter mir und brüllte mich an: Jugendfreundin Heidecke! Und mir flog noch die Zigarette weg dran an mir. Ne? Sie boykottieren hier den Fahnenappell. Also so ging das wirklich in einer Tour. Ne? Also ich würde sagen, heute würde man Mobbing dazu sagen. Und das war für mich auch wirklich schwer erträglich eigentlich. Und ich hatte dann tatsächlich auch irgendwann mal meinen ersten Nervenzusammenbruch, weil ich dann wirklich daran gezweifelt habe, dass ich irgendwie irgendwas wert bin oder so. Ne? Also das ist jetzt nicht irgendwie dramatisiert, sondern mir ging es tatsächlich so. Ne? Also ich meine, man muss sich auch mal vorstellen, in welchem Alter das ist. Also man ist ja wirklich dabei, irgendwie Platz für sich zu finden und wird dann ständig niedergemacht als da hat es einen schlechten Einfluss und da hat es einen schlechten Einfluss. Das war echt nicht besonders lustig. Also das war dann auch, dass ich im Staatsbürgerkundeunterricht immer dran war. Also mir sollten immer alle erklären, warum ich auf dem falschen Weg bin und so. Und also weil unsere Staatsbürgerkundelehrerin, also die liebte Eduard von Schnitzler, also das war ganz furchtbar, wir mussten uns immer die Sendung mit der angucken. Also die hatte die irgendwie aufgenommen und dann mussten wir uns das immer anhören. Dann hatte die eingangs irgendwie mal erzählt, also dass er eben Leute kennt mit langen Haaren und eben, die würden alle stinken. So. Also so primitiv auch. Ne? Also, und da habe ich dann eben so aufbegehrt und habe gesagt, nee, also ich habe hier eine Menge Freunde mit langen Haaren und davon stinkt keiner. Also, und dann mussten mir eben die anderen erklären, warum die doch stinken. Nee, das klingt total bescheuert, aber so ist das gelaufen. Ne? Ich glaube, was mich eigentlich auch gerettet hat davor, ist tatsächlich so dieser Trotz, den ich immer in mir hatte. Ne? Also das ist nichts jetzt, wo ich sagen kann, da bin ich besonders stolz drauf oder so. Das ist einfach mein, ja, mein Wesen vermutlich, dass ich gedacht habe, also nee, also so schnell kriegen sie mich nicht klein. Ne? Und also die sind auch insofern nicht richtig an mich rangekommen, weil meine Leistungen eben immer gut waren. So, ne? Also wenn ich da irgendwo geschwächelt hätte oder so, hätten sie mir wahrscheinlich gleich einen Arschtritt gegeben. Also ich bin Betonwerkerin mit Abitur. Wir haben dann auch im Betonwerk, in dem wir gearbeitet haben, mussten wir so Betonteile herstellen, die praktisch für die Armee gedacht waren, zu Übungszwecken. Die haben die dann verschossen irgendwie so. Ne? Und auf die Betonteile haben wir dann mal, also eine Freundin und ich, also die mit mir zusammen gelernt haben, haben wir dann mal lauter so eine Sprüche aufgeschrieben, Make Love, Not War und alles so ein Zeug. Ja, dann gab es natürlich wieder eine große Aussprache und... Die Schuldige war natürlich wieder ich. Also ich hatte natürlich die Freundin verführt, dies zu tun, war ja klar. Ja, dann kamen dann so eine Sprüche wie Narrenhände durch mir einen Tisch und Wände, das kennt ja wahrscheinlich jeder, aber dann sollten wir auch unter anderem so ein, also wir waren 24 Schüler in der Klasse, also 12 Jungs, 12 Mädchen und die Jungs waren alle dafür vorgesehen, dass sie mehr als anderthalb Jahre zur Armee gehen. Also anderthalb Jahre war sozusagen der Pflichtdienst. Und da die ja alles Abiturienten waren, sollten die natürlich auch alle mehr gehen, um eben sozusagen den Sozialismus zu verteidigen. Und dann sollten wir so eine Kollektivverpflichtung unterschreiben, dass wir uns verpflichten, dass, ich weiß nicht, 80% der Jungs mehr als diese anderthalb Jahre gehen. Diese Verpflichtung habe ich gesagt, nee, das unterschreibe ich nicht. Also ich habe damals auch tatsächlich diese, sag mal jetzt Pazifistin oder so, und habe gesagt, ich unterschreibe das nicht, woraufhin natürlich wieder ein Riesenpult zusammenkam. Dann wurden mehrere aus meiner Klasse, die dann da saßen und mich also weichklopfen sollten, das zu unterschreiben, dass ich mich dagegen nicht wehren kann. Und dann eben noch verschiedene aus dem Betrieb, also Erwachsene sozusagen und Lehrer. Dann haben eben sozusagen meine Mitschülerinnen und Mitschüler, ach ne, die haben dann irgendwas erzählt, keine Ahnung. Also der eine hat, dann kann ich mich noch erinnern, der hat gesagt, also ne, kannst du doch unterschreiben, du musst doch sowieso nicht hin, du bist doch ein Mädchen. Sondern wenn ihr so nicht fängt, dann braucht ihr auch nicht unterschreiben, wenn es die eh nicht angeht. Also, dann ist was passiert, was wirklich also, für mich auch ein wunderschönes Erlebnis war. Ganz am Ende stand eine auch aus meiner Klasse und sagte: Ich weiß nicht, was ihr habt, ich unterschreibe das auch nicht. Ich weiß nicht, ob das jemand nachvollziehen kann. Ich habe gedacht: Boah! Also, ich hätte die zu Boden knutschen können in dem Moment. Ne? Also, das war wirklich, also, das war für mich auch das erste Mal, also, dass ich eben tatsächlich Solidarität erlebt habe. So, und das war einfach auch wunderschön, eben nicht alleine da zu stehen. Ne? Ja, das war natürlich auch ein bisschen ihr Pech, also weil wir gingen dann nachher rum, es gab eine Warnzeitung in der Schule, es gab eine Warnzeitung im Betrieb, also dass wir uns verweigern und dass ich schuld bin. Und ihr Vater war auch noch Abteilungsleiter dort in dem Ausbildungsbetrieb, wo wir waren. Auf den wurde eingeredet, er soll seiner Tochter den Umgang mit mir verbieten. Auf ihre Mutter wurde eingeredet. Also sie ist heute noch eine sehr feste Freundin von mir. Also sie hat immer zu mir gestanden, wir hatten noch mehrere so eine Situation innerhalb unserer Lehrzeit und sie hat immer also hinter mir gestanden, hat mir den Rücken gestärkt, auch wenn sie nicht so getickt hat wie ich, aber das war wirklich super Sache. Also das ist, also da erzähle ich wirklich gerne, weil das eben also ein Glückserlebnis war. 85 habe ich dort angefangen. Ne, Quatsch, 85, Blödsinn. 82. Kam so ein Flugblatt rum. Also ich hatte natürlich in Schwedt auch entsprechende Kreise jetzt, die eben so ein bisschen offenmöglich waren. Da gab es so ein Flugblatt, was, glaube ich, von Erfurt rausgegeben wurde. Das hieß, hiermit erkläre ich dir den Frieden. Absolut hippiesk. Also wirklich, ich habe das dann später in meiner Stasi-Akte gefunden, habe da, oh Gott, so was hast du verteilt. Also, das war wirklich... Das habe ich dann mit einer Freundin, eben mit jener, mit der ich auch die Betonteile bemalt habe, habe ich dann sozusagen mit der Schreibmaschine, also wir waren völlig naiv, ne, von Tut und Blasen, keine Ahnung, haben wir eben geschrieben mit einer Schreibmaschine und sind dann nachts aus dem Internat gehupft und sind durch Frankfurt gelaufen und haben geklebt und in Briefkästen gesteckt und so weiter und so fort. Haben uns gefreut. Das war ein Abenteuer, ne? Das war wirklich ein Abenteuer. Also das war, also einerseits hat es mich angekotzt, immer nur zu meckern und so und war froh, jetzt endlich mal was gemacht zu haben, ne? Ich meine, schon alleine nachts aus dem Internat abzuhauen, ich habe mir nur den verknackt, das war auch noch furchtbar, aber ich hatte so einen Knöchel, ey, das war furchtbar, ich bin da durch Frankfurt gehumpelt. Und dann sind wir danach sind wir in die Ferien gegangen, also wir hatten dann, als wir zurückkamen, also das mögen 3 Wochen gewesen sein, ich weiß es nicht mehr genau. Stand ich dann früh im Waschraum unseres Internats, habe mich gewaschen und dann kam Jugendfreundin Heidegger wieder sofort ins Sekretariat. Ja, ich dahin gespratelt, waren 2 nette Herren dort. Stasi. Ich habe 0 Ahnung gehabt, was die von mir wollten. Ich wusste wirklich nicht. Haben mich dann mitgenommen, irgendwo hin. Also die sind mit mir nicht in die Stasi-Zentrale gefahren, die waren nämlich eigentlich gleich neben dem Internat, sondern irgendwo hin, in irgendeine Wohnung oder was, ich weiß nicht mehr genau. Und ich habe wirklich bis zu dem Moment, als sie mich direkt gefragt haben, bin ich nicht auf die Idee gekommen, dass die mich wegen dieses Flugplatz da haben. Also weil für mich war immer klar, ich bin völlig unbekannt, ich kenne keine Sau, also ich bin überhaupt nicht auf dem Radar. Also die können nicht wissen, dass ich das war. Dann hatte ich tatsächlich das längste Verhör meines Lebens, 13 Stunden nacheinander. Ich war 17 Jahre alt, ne? Also war völlig fertig und ich habe geredet wie ein Buch. Also weil ich gedacht habe, Leute, also ne, ich habe ja an diesen Sozialismus auch geglaubt. Also, ich habe gedacht, Leute, ihr müsst doch verstehen, dass ich nicht böse wollte. Ne? Ich wollte doch eigentlich nur, dass es besser wird noch. Also, dass man es schöner macht, also so ganz plump gesagt. Ne? Also ich habe jetzt keine Namen genannt oder so, sondern aber einfach nur erzählt, warum ich das gemacht habe. Und dann haben die immer darauf, das weiß ich noch, das ist mir dann eigentlich auch später aufgegangen, haben die immer darauf gedrängt, dass ich faktisch organisiert bin in irgendeiner Gruppe. Und ich dann mit denen denken die, ich brauche hier eine große Organisation, kann ich doch alleine. Ne? Also, aber die hat natürlich Angst vor einer Organisation, das ist mir dann aber erst später klar geworden, weil wie gesagt, ich war ja auch noch völlig naiv. Meine Freundin, mit der ich das zusammen gemacht habe, also die hatten sie auch in der Mangel, allerdings nicht so lange wie mich. War irgendwie dann auch war klar, dass das, also die hatten mich wahrscheinlich wieder als Hauptschuldige, sicher, die werden ja auch da ihre Erkundigung in der Schule und so eingezogen haben, haben mich dann irgendwann wieder zurückgebracht in die Schule. Also es war natürlich eine große Aufregung, auch innerhalb der Schülerinnen und Schüler, also der gesamten Schule, nicht bloß meiner Klasse, sondern die hatten das natürlich alle mitgekriegt. Und dann gab es eine Mordsversammlung, da war irgendwie der SED-Sekretär, also von Frankfurt-Oder. Ne? Also das waren tatsächlich auch höhere Funktionäre gewesen, also nicht die ganz hohen natürlich, aber höhere Funktionäre, also ich weiß nicht, 20, 30 Leute, die da irgendwie, also aus meiner Schule, aus den Funktionären von der Stadt und so, und aus dem Betrieb, meine Klassenlehrerin, ich und dann noch ein Mitschüler. Ich weiß nicht mehr, was der für eine Funktion hatte, aber der saß da auch mit drin. Und dann ging es darum, dass ich faktisch also niedergemacht wurde als Staatsfeindin. Also dieses Wort fiel tatsächlich und ich habe mich nicht als solche gesehen. Ich habe die ganze Zeit gedacht, ey, was wollt ihr denn von mir? Also das ist doch totaler Blödsinn. Ich habe dann irgendwann, habe ich auch angefangen zu heulen, allerdings vor Wut. Ne? Und das hat mich natürlich maßlos geärgert, dass ich vor diesen Idioten heule. Dann ging es darum, dass sie meinten, also ich darf mein Abi nicht machen, ich soll das hinschmeißen, ich darf noch eben die Facharbeiterausbildung zu Ende machen, aber eben Abitur sowieso nicht. Ich würde dem Staat nur auf der Tasche liegen, weil eben ich ja sowieso nicht studieren will, haben sie gesagt. So, ich hatte tatsächlich nie vor zu studieren, ich hätte nicht gewusst, was. Und irgendwie kam mir dann, irgendwie in dem Moment habe ich gesagt, nee, wieso, aber ich will Theologie studieren. Und ich weiß nicht mehr, wo das herkam. Also das war irgendwie, und da waren die auch erstmal baff so, aber dieses Argument, ne, der, also ich darf hier umsonst lernen, also, ne, also praktisch ohne eine geldliche Leistung zu verbringen und so, und ich bin so undankbar, das hat mich so genervt, also dass ich tatsächlich auch irgendwie noch geschafft habe zu sagen, naja, ey, meine Eltern, die arbeiten hier, meine Großeltern arbeiten hier, mein Großvater war tatsächlich auch Kommunist, also der war tatsächlich auch sehr verbunden mit diesem Staat. Also mir war dieses Abitur wirklich scheißegal. Ich habe wirklich, also ich hätte wirklich nie gewusst, ich hätte studieren sollen. Also ich wollte natürlich nicht Theologie studieren. Aber ich habe gedacht, nee, also so einfach nicht. Und habe da gesessen und habe praktisch dafür gekämpft, also dieses Abitur machen zu können. Und habe das auch durchgekriegt. Danach ging dann aber natürlich diese ganze Stasi-Schikane auch los. Ne? Also diese Stasi-Schikane, die lief dann später ja erst aus... Ach so, genau. Aus meinen Akten habe ich später eben feststellen können, wie die auf mich gekommen sind. Und das war, und das hat mich irgendwie auch fasziniert, war ein Mordsapparat wegen so einem bekloppten Flugblatt in Gang gesetzt worden. Also weil die für Untersuchungen gemacht haben, um rauszukriegen, wer das gewesen ist. Also das hat mich teilweise auch sehr fasziniert, muss ich sagen. Also auch so ein, eigentlich so ein Schrecken davor, was da für ein Apparat zugange ist. Aber das hatte Kunst, die haben uns ja tatsächlich gekriegt. Ne? Und dann ging es dann los. Also meine Post wurde kontrolliert während der Schulzeit. Also ich war ständig dran halt wieder. Also ich hatte auch Kontakte, die mich faktisch besucht haben im Internat, denen dann verboten wurde, dass sie mich besuchen durften. Also ich habe damals auch den Kontakt zur Gemeinde in Frankfurt-Oder gesucht. Der wurde mir auch untersagt. Insofern, also sie konnten mir natürlich nicht untersagen, dass ich dorthin gehe, aber dass sie faktisch dann eben zu mir kamen. Nach dem Abitur, also ich habe dann angefangen, am Lutherstift in Frankfurt-Oder diakonisches Jahr zu machen, weil ich eben eigentlich wirklich Krankenschwester werden wollte. Ich habe dort eben diakonisches Jahr gemacht, was man eben dort innerhalb einer evangelischen Ausbildung, also man muss nicht evangelisch sein, aber eben diese Ausbildung macht. Und das war auch, fand ich auch sehr interessant, weil wir haben dort im Internat also sehr kommunemäßig gelebt, ne? Also in dem Zimmer. Also wir haben alles miteinander geteilt und war auch klar, also man kann sich auch von den anderen nehmen und so weiter und so fort. Dort im Lutherstift, also zwischen den ganzen Christen, war das dann plötzlich, das ist meine Marmelade, das ist meins. Und das fand ich doch sehr überraschend, also so, dass ich auch verstanden habe, also das ist auch nicht die Welt, die du haben willst. Ne? Also weil das war irgendwie alles sehr merkwürdig, also weil das auch sehr hierarchisch war. So, ne? 1986 bin ich dann das erste Mal Mutter geworden. Also eigentlich war klar, ich mache meine Ausbildung weiter. Mein Kind geht dann in die Krippe, wie das eben so üblich war zu DDR-Zeiten. Aber habe dann darüber nachgedacht, dass ich das eigentlich nicht will. Also natürlich auch zusammen mit dem Faktor. Also ich wollte faktisch mein Kind nicht von vornherein eben in diese Strukturen geben, wo eben von vornherein so eine Gehirnwäsche passiert. Und habe das dann auch nicht gemacht und bin dann eben zu Hause geblieben, habe auch 87 gleich das nächste Kind bekommen. Und wir sind dann nach Dresden gegangen und in Dresden habe ich dann auch tatsächlich also sofort angefangen, Leute zu suchen, die halt also ähnlich dicken wie ich und eben da versuchen wollen, also gegen dieses SED-Regime da irgendwas zu machen. Also inzwischen war mir auch klar, ich bin tatsächlich Staatsfeindin. Ne? Also sie haben im Grunde genommen das, was sie mir vorgeworfen haben, haben sie dann letztlich eigentlich auch aus mir gemacht. Ich habe halt ganz wichtig vergessen. Also innerhalb dieser Stasi-Drangsal nach diesem Flugblatt-Ding war das so gewesen, dass tatsächlich auch meine ganze Familie unter Beschuss kam. Meine Schwester war Lehrerin und Pionierleiterin, mein Bruder war Berufssoldat gewesen, also das waren auch zwei wichtige Säulen der DDR gewesen, logischerweise, also wie in jedem anderen Land auch. Aber also die wurden praktisch kontrolliert, die wurden also auch aufgesucht, meine Mutter sowieso. Eben so sippenhaftmäßig wurde eben meine ganze Familie schikaniert. Und es war so gewesen, dass meine Schwester, also meine Geschwister sind sehr viel älter als ich, meine Schwester hat tatsächlich dann mir Hassbriefe geschrieben, also was ich mir eben rausnehmen würde und also kam tatsächlich so weit wie Morddrohungen. Meine Mutter hat gesagt, also ich soll abschwören, so in der Art, und mein Bruder, der hat gesagt, also egal was du machst, du bist meine Schwester, ich liebe dich. Und das war für mich in dem Alter ganz furchtbar, also weil ich war tatsächlich in einem Wahnsinnskonflikt, also zwischen Friede mit meiner Familie und Friede mit mir selbst, also mit meinem Gewissen oder wie auch immer man das nennen will. Ich habe sie wirklich dafür gehasst, also jetzt nicht meine Familie, sondern tatsächlich diesen Staat, diese Leute, die das machen, dass sie, also das habe ich begriffen, man, also das geht nicht, man kann nicht mit Menschen, also die so jung sind, die kann man nicht so derartig unter Druck setzen. Also das war ganz furchtbar. Ich habe mich dann natürlich dafür entschieden, halt, wo ich gedacht habe, nee, also du kannst jetzt hier nicht gegen dich selber irgendwie was machen. Also du willst das eben nicht so, wie das hier läuft. So. Und Meine Mutter hat natürlich trotzdem zu mir gehalten. Mit meiner Schwester hatte ich lange, lange Jahre wirklich harte Konflikte. So, also es ging auch bis dahin, dass sie praktisch also mir, also meine Nichte, die eben nicht so sehr, also die ist bloß 6 Jahre, meine älteste Nichte ist bloß 6 Jahre jünger als ich, und also mit der hatte ich immer ein sehr enges Verhältnis, also die durfte mich nicht mehr besuchen und so, ne? Also weil meine Schwester auch Angst hatte, also die haben logischerweise die da einen Betrieb aufgeschlagen. Mein Bruder wurde versucht als also IM gegen mich zu gewinnen, also das habe ich dann später in meiner Stasi-Akte gelesen. Also das war auch eine ganz furchtbare Stelle, als ich dann eben gelesen habe, hier eben, dass mein Bruder eben angesprochen wurde, habe ich echt Schiss gehabt, in dem Moment weiterzulesen, weil ich gedacht habe, wenn ich jetzt lese, dass mein Bruder mich bespitzelt hat, also dann... Aber er hat es nie gemacht. Er hat es mir allerdings auch nie erzählt. Und das ist komisch. Ich habe es später mal darauf angesprochen und er hat gesagt, ja, stimmt. Also hat er nie mehr dran gedacht. So. Der hat es vielleicht auch gar nicht für so voll genommen. Ich weiß ja nicht, wie die an ihn rangetreten sind. Naja. Jedenfalls sind wir dann nach Dresden gezogen. Also eben mein Ex-Mann und die Kinder. Wir sind 87 nach Dresden gezogen. Also ich war ja zu Hause mit den Kindern. Ich habe dann eben versucht, in entsprechenden Kreisen irgendwie Fuß zu fassen. Das war erst innerhalb der Kirche gewesen, so, da gab es so eine Art Arbeitsgemeinschaft, die sich mit Innenpolitik befasst hat. Also und Innenpolitik war ja das, was mich besonders interessiert hat. Dort habe ich dann auch jemanden kennengelernt, also Istvan, der war aus Ungarn gewesen, also aber schon lange Zeit in der DDR. Und wir hatten uns dann gedacht, wir müssen hier unter dem Dach der Kirche raus, weil also wir müssen mehr nach außen treten. Also weil logischerweise viele Menschen natürlich auch ein Problem haben, die Schwelle der Kirche zu übertreten, zumal ja DDR sehr atheistisches Land war, und haben dann sozusagen eine eigene Gruppe gegründet, die wir dann, also zusammen noch mit anderen Leuten, die eben die Idee hieß, Initiative Demokratische Entwicklung, und haben dann auch ganz viel zusammengearbeitet mit, also in Dresden gab es eben auch noch eine anarchistische Gruppe, Wolfspelz, wo mir das erste Mal in meinem Leben überhaupt der Begriff Anarchismus über den Weg lief. Also ich kannte das überhaupt nicht, also weil logischerweise Anarchismus, Anarchie war im Dienstplan, im Bildungsplan der DDR nicht vorgesehen. Also wir kannten auch nichts über Che Guevara oder, also die gab es alle gar nicht. Also das war wirklich, war unglaublich. Also was mir dann irgendwie dann so klar wurde, was wir alles nicht gelernt bekommen haben. Wir haben dann eben viel zusammengearbeitet mit eben verschiedenen Gruppen. Also es gab ja auch in Dresden eben so ökologische Gruppen oder eben also auch eine antifaschistische Gruppen oder eine antifaschistische Gruppe. So eine große Szene hat Dresden nicht gehabt, also hat sie ja immer noch nicht, aber auch damals nicht. Und durch Istvan bin ich ganz viel nach Ungarn gefahren. Also der hatte dann die Kontakte nach Ungarn vermittelt und ich war sozusagen immer diejenige, welche die nach Ungarn gefahren ist, um dort mit entsprechenden Leuten Kontakt zu haben. Und das waren Leute, also ich muss jetzt zu meiner Schande sagen, die heute Fidesz sind, also ne, diese Nazis. Also was für mich auch noch nicht so einsehbar war, weil das logischerweise, das ist völlig, du kommst da hin. Also bei uns wirst du sofort irgendwie festgenommen, wenn du irgendwie ein Flugblatt in der Hand hast oder so, ne, und dort... Die Leute haben dann schon Flugblätter tatsächlich am Tag auf der Straße verteilt, Plakate geklebt. Das war wirklich so paradiesisch irgendwie, ne? Also, und das war dann auch interessant, weil die, also was mich auch irritiert hat, beispielsweise in Ungarn war gewesen, dass eben faktisch Leute dort, mit denen ich Kontakt hatte, die sprachen dann schon von deutscher Einheit in DDR. Und ich habe wirklich gedacht, die spinnen. Also das war bei uns in den Gruppen absolut null Thema gewesen. Ne? Also kein Schwein von uns wollte irgendwie eine deutsche Einheit oder sowas. Ne? Also ich meine, klar, dass die Mauer ein Problem ist und dass sie weg muss und Reisefreiheit. Aber dass es eben irgendwie so eine Art Großdeutschland geben sollte. Oder so. Also dieser Nationalismus war überhaupt nicht da. So. Ich weiß nicht, ich habe später viel darüber nachgedacht, ob der deshalb nicht da war, weil der so unvorstellbar war. Also diese Idee, dass es mal irgendwann eben keine Mauer mehr gab oder so, dass das möglicherweise so unvorstellbar war, was ich denke tatsächlich teilweise so war. Aber ich denke, zum großen Teil war das auch, weil die meisten von uns dieser Idee nicht anhingen. Also viele wollten tatsächlich eben eine sozialistische oder eine kommunistische Gesellschaft, die tatsächlich frei ist. Also da gab es auch viele Diskussionen mit anderen Gruppen, also es gab auch in Dresden so ein, das nannte sich AG Frieden. Da waren also sämtliche Gruppen, die in Dresden vorhanden waren, saßen dort eben zusammen und haben zusammen irgendwelche Sachen diskutiert oder so. Und wir, also sowohl Wolfsfels, also diese anarchistische Gruppe, als auch eben die Idee, wir waren denen immer zu radikal. Aber das war im Grunde genommen eigentlich auch nicht so das Problem. Wir konnten trotzdem immer gut miteinander arbeiten. Also das war eigentlich sehr schön so. Und klar war auch, also das ist auch wichtig, für mich immer noch, ist, dass wirklich in jeder Gruppe irgendwie ein IM war. Also das war uns allen völlig klar. Aber wir haben uns dadurch nicht irgendwie Kurve machen lassen oder so. Wir haben damit tatsächlich gearbeitet. Das funktioniert ja heute noch so, wenn man irgendwelche clandestinen Sachen vorbereitet oder so. Sucht man sich sowieso Leute, denen man sowieso vertraut. Also das muss nicht unbedingt die ganze Gruppe sein oder so, sondern tatsächlich einzelne Leute. Aber eben innerhalb der Gruppen, wenn wir zusammenkamen oder so, war klar, dass also mindestens einer davon bei der Stasi ist. Also ohne, dass wir uns ständig hier bist du oder so. Ne? Also das ist tatsächlich auch, was ich bis heute mitgenommen habe. Ich kann das ein bisschen schlecht erklären, aber das ist so... Mich macht das nicht so schnell wirre, wenn man irgendwie den Eindruck hat, man wird bespitzelt oder so. Ja, das kommt wahrscheinlich ein bisschen doof rüber jetzt. Aber also ich habe nie an Paranoia erlitten und Ischwan ja doch, aber das war auch interessant. Ischwan hat dann auch oft gesagt, also wir werden hier verfolgt und so weiter. Und ich habe gesagt, Ischwan, das ist doch Quatsch und so. Ne? Aber das war tatsächlich so, er hat sich eigentlich nie geirrt. Also das war dann auch in den Akten zu lesen. Also wir hatten eine sehr offene Wohnung, also offen in dem Sinne, dass eben wir waren die Einzigen bei uns im Freundeskreis, die eine Badewanne hatten. Und dadurch sind immer ganz viele Leute zu uns, also von Freunden auch zum Baden gekommen und so. Ne? Und es war alles immer sehr schön und dadurch war das sehr offen. Wenn wir nach Hause kamen, war das dann manchmal so, dass ich gedacht habe, hier stimmt irgendwas nicht in der Wohnung. Ne? Das hätte natürlich sein können, dass irgendjemand von unseren Freunden oder so zwischendurch da war. Dann habe ich aber manchmal nachgefragt und gesagt, hier, das waren manchmal so ganz komische Kleinigkeiten, die auch jetzt nicht, also immer war was Komisches mit dem Boiler oder so, ich krieg's nicht mehr alles zusammen. Ging mir allerdings nicht nur alleine so, sondern ich kenne das auch von anderen Freunden noch, bei denen das so war, wo seltsame Dinge in den Wohnungen passierten. Und ich habe das angesprochen und gesagt, also irgendjemand war hier in der Wohnung, so, ne? Und die dann irgendwie, ach Quatsch, du siehst hier kleine grüne Männchen und so, bla bla. Dann habe ich auch nie wieder darüber geredet. Also wenn mir wieder irgendwas aufgefallen ist oder so, habe ich tatsächlich nicht mehr darüber geredet. Und habe dann später auch in meinen Stasi-Akten gelesen, eben, dass tatsächlich konspirative Wohnungsdurchsuchungen stattfanden. Und ich froh war, im Nachhinein doch keine grünen Männchen gesehen zu haben, sondern dass ich tatsächlich, mein Gefühl war völlig richtig. So, also ich habe dann auch in meinen Stasi-Akten haben wir dann auch Bilder gefunden von unserer Wohnung. Also schön so, also meine Güte, das ist immer noch eine Erinnerung, weil sonst wüsste ich jetzt nicht mehr so richtig, wie damals aussah. Dadurch, dass ich ja nur viel in Ungarn war oder wir hatten auch teilweise Kontakte, also über andere noch, also über Dritte sozusagen nach Tschechien und so, Tschechoslowakei damals, dann hieß dann in meiner Akte, dass ich eine maßgebliche Person bin in internationalen Beziehungen. Als ich den gelesen habe, habe ich gedacht, boah. Also, habe ich gedacht, möchte. Ist ja nie gedacht, dass du so maßgeblich warst. Also, aber wo ich dann auch gedacht habe, das ist krass, ne? Also diese Dinge, also ich habe mich nie für so ernst genommen, beziehungsweise also nie für so wichtig, so, ne? Also wo ich gedacht habe, die haben tatsächlich auch, denke ich, Dinge wirklich kreiert oder gebildet, also wie es ja auch heute noch passiert, weiß ich nicht, um eben irgendwie Feinde auszumachen, ne? Also wir waren ja auch feindlich negative Subjekte. Wir hatten auch verschiedene OV-Namen, also OV ist also operativer Vorgang. Also damals in Frankfurt, als wir den Flyer verteilt haben, war mein OV-Name Kleber. Also wahrscheinlich, weil wir auch geklebt haben. Dann später, also das fand ich dann nicht so nett, war einer OV-Kreatur. Da ich gedacht, nee, das ist nicht schön. Und dann wurde dann immer alles so zusammengefasst. So, ne? Also manchmal waren auch tatsächlich unter OV mehrere Leute so. In den Stasi-Akten, also meine beispielsweise, sind ja auch noch nicht vollständig. Also ich habe auch mit anderen Freunden, mit denen ich damals zusammengearbeitet habe, also sind auch ganz viele Querverbindungen. Wenn man das mal vielleicht alles zusammenlegen würde, dann würde man vielleicht mal was vollständig kriegen. Aber ja, das ist jetzt auch nie so wichtig. Da waren auch ganz viele Überwachungsfotos drin, wo wir wirklich damals nie mitgekriegt haben. Also die haben nach einer Aktion, wir hatten ja damals alle kein Telefon, also beziehungsweise die Ins hatten, waren irgendwie verdächtig, der Stasi anzuhören. Also jedenfalls, wir hatten Gels. Und dann war so eine Telefonzelle, war immer ein sozialer Treffpunkt. Ne? Also das war irgendwie. Und irgendwie muss man wirklich hinter mir in der Telefonzelle jemand stand in der Stasi-Akte, war dann die Nummer, habe ich angerufen. Ich habe es nicht mitgekriegt. Ne? Und dann waren auch manchmal so lustige Sachen wie, dass ich auf der Post war und habe ein Paket aufgegeben und da stand die Adresse meiner Mutter. Dann hieß dann, das ist meine Schwägerin. Also die haben auch manche Sachen, die eigentlich völlig klar waren, haben die irgendwie völlig falsch zusammengelegt. Irgendwann bin ich auch mal in Salzwedel geboren. Ja, mit den konspirativen Wohnungssuchen, das habe ich jetzt erzählt, war... Ach, und eine Aktion war auch noch schön. Also die war... Und zwar damals, das war dann die letzte Wahl zur DDR. Da war praktisch, wir haben es in Dresden geschafft, die Wahllokale flächendeckend abzuzählen. Also mit Leuten, mit denen wir sozusagen waren. Also wir haben ja das Wort Genossin oder Genosse haben wir nicht benutzt. Also ich habe auch, jetzt kann ich es inzwischen auch aussprechen, ohne dass ich da einen Krampf beikriege. Aber ich habe lange Zeit Probleme mit diesem Wort gehabt. Haben wir die Wahllokale abgezählt und dann sollten die Ergebnisse eben nach Ungarn gebracht werden. Ich hatte den Zettel mit den Zahlen. Ich habe versucht, die auswendig zu lernen. Ich habe es nicht geschafft. Also das ging nichts in meinem Kopf rein. Also das war, dann war das wirklich, ich bin dann auf dem Bahnhof gewesen und hatte eben für den Liegewagen bestellt, also hier Fahrkarten. Und dann sollte ich mit jemandem noch zusammenfahren aus Zwickau oder so. Der konnte aber dann nicht. Und da war zufälligerweise ein junger Typ, also auch so in meinem Alter, der wollte auch noch einen Platz im Liegewagen haben, hat aber keine Kinder. Er hat gesagt, du hier, ich habe noch eben. Kannst du den haben so? Und dann haben wir uns so unterhalten nett und dann fragte der mich plötzlich so, bist du aus der Opposition? Und das fand ich schon ein bisschen merkwürdig, aber naja. Jedenfalls sind ja beide nach Budapest gefahren und ich hatte dann, ich habe gedacht, scheiße, jetzt bist du gleich an der Grenze, du hast diese Zahlen bei dir. Also ich meine, ne, das wäre schon so was wie Hochverrat gewesen oder so. Was machst du mit dem Scheiß? Es war klar, dass ich kontrolliert werde. Ich wurde immer kontrolliert, also so mit, teilweise mit Ausziehen und so, ne? Und jedenfalls habe ich dann, also weil er mich dann fragte wegen Opposition, ich sage, ja, kann auch sein, dass ich ein bisschen Probleme habe an der Grenze, habe eine Telefonnummer auf diesen Zettel geschrieben, weil er sagt, pass auf, falls sie mich rausziehen aus dem Zug, rufst du bitte, wenn du da bist, diese Nummer an und habe ihnen den Zettel gegeben. Die kamen an der Grenze, die haben mich nackig gemacht, haben alles, haben aber diesen Zettel nicht gehabt. Der war ja bei dem Typen. Da habe ich hinterher zu ihm gesagt, so, kannst du mal meinen Zettel wiedergeben? Wir kommen ja jetzt wieder zusammen in Budapest. Das war eine sehr hübsche Geschichte. Diese Wahl wurde dann tatsächlich veröffentlicht über Radio Europa damals. Also womit einfach auch klar war, dass, das eben, dass die Zahlen, also zumindest für Dresden, eben völlig erstunken und erlogen waren. Also weil das war in der DDR mal 99,9%, ne, so, oder 99,8, aber mit der 99 davor und dann variierte das ein bisschen. Wie das manchmal so ist, so, ne, wie die Dinge so zufälligerweise zusammenspielen oder so. Also ich bin zum Beispiel in Ungarn auch gewesen mit einer Frau aus Leipzig damals, die dort schon lange aktiv war und die auch schon tatsächlich viele Schwierigkeiten gehabt hatte. Also das war damals meine erste Reise nach Ungarn und wir hatten wirklich ganz viel Material bekommen von dort. Also ich weiß nicht mehr, was alles und ich habe damals gesagt, nee, also ich nehme das jetzt nicht mit, ich würde gerne das über einen Kurier später haben. Und dazu muss man wissen, dass die Dinger wirklich wertvoll waren in der DDR. Ne? Also das ist nicht wie ja jetzt, wo ja bis ich Millionen von Broschüren, Flugblättern und so weiter und in der DDR war tatsächlich so, ein Flugblatt wurde von 100 Leuten gelesen oder so. Ne? Wir haben nachts mit Ormec, also mit Wachsmatrizen, haben wir die Dinger gekurbelt, um irgendwelche Texte rauszubringen oder eben Aufrufe rauszubringen. Und die wurden dann wirklich, es war wesentlich effektiver als jetzt. Ne? Jedenfalls hatte ich gesagt, nee, ich will diese Broschüren nicht mitnehmen, weil also die waren mir zu wertvoll. Ich hatte einfach Angst, dass sie mir die an der Grenze wegnehmen und dann bin ich sie los. Und da hat man was ausgekaspert da im Umland, wie wir das am besten machen, bla bla. Jedenfalls sind wir zurückgeflogen damals und in Leipzig angekommen und die Frau fing auf immer an. Also die meinte, oh nee, meine Müll, ich habe da keine Schwierigkeiten, die war ganz groß Heldin. Und dann waren wir auf dem Flughafen und da sagte die dann, fingen sie plötzlich, oh scheiße, wenn die mich jetzt noch kontrollieren. Und dann habe ich gesagt, okay, ich habe gedacht, ne? Du bist bekannt, ich nicht so, gib mir deinen Rucksack. Also wir machen so, du nimmst mein Gepäck, ich nehme dein Gepäck. Wir sind durch die Kontrolle durch und der Typ guckte nicht mal in meinen Ausweis oder so und hat gleich gesagt, Frau Ulbricht, kommen Sie mit. Also erst habe ich gedacht, ich spinne, weil ich dachte, der kann doch nicht wissen, wer ich bin. Aber ja klar, im Nachhinein war es mir logisch. Also wir hatten uns noch verabredet, also die Frau und ich, dass wenn tatsächlich irgendwas ist, wir dann eben uns da und da treffen in Leipzig, um dann wieder die Rucksäcke zu tauschen. Jedenfalls hatten die mich dann also völlig auseinandergenommen, hatten natürlich auch diese Broschüren dann eben bei mir gefunden und die Fahrt und die Jahre und so. Ne? Gab jetzt nicht irgendwelche weitreichenden Auskünfte von mir. Ich habe bloß die ganze Zeit gedacht, die müssen doch mitkriegen, dass es nicht mein Rucksack war. Weil die Klamotten, die da drin waren, also die Frau war um einiges größer als ich, ne? Also war eigentlich völlig klar, dass sie mir nicht hier hören konnten. Also sie hatte auch noch irgendwelche Ledertaschen und so ein Zeug gekauft in Ungarn, was auch nicht erlaubt war einzuführen in die DDR. Ne? Also das hat die aber gar nicht interessiert. Dann bin ich eben da raus, bin zu dem Treffpunkt und ja, die waren nicht da. Also irgendwann bin ich dann doch an meinen Rucksack gekommen, weil ich dann irgendwie mit der Klärhose wohnt, dann bin ich dahin. Naja, egal. Jedenfalls war das dann so, also wie ich dann später aus meinen Akten erfuhr, dass sie tatsächlich am Flughafen schon explizit auf mich gewartet haben. Und das Ganze war nämlich, dass diese Frau, mit der ich da zusammen war, die war eben auch ein IM. So, ne? Also das war tatsächlich so eingefädelt, dass die mich da am Arsch haben konnten. Von daher war natürlich auch keine Überraschung, dass er nicht mal meinen Ausweis guckte, um zu wissen, wer ich bin. Wenn man selber denkt, also ja, die haben dich nie so auf dem Schirm, also ja, sowas wäre mir dann sicherlich nicht nochmal passiert. Dann gab es eine Aktion zu dem Platz, ich kann das immer nicht, Tiananmen-Platz in Peking, wo sie da Massaker angerichtet haben. Da gab es ja überall in der DDR auch so Protestaktionen bzw. Soli-Aktionen, also mit Trommeln und so weiter und so fort. Und die gab es auch in Dresden. Und zwar war die in einer Kreuzkirche gewesen und ja, ich bin da hin zu dieser Aktion und das war weiträumig schon abgesperrt und da habe ich wirklich, ne, also wie blöd ich eigentlich war, ne, also da habe ich mich noch gewundert, wieso stehen die denn da alle rum und dann, ja klar, also ich meine, das war eine verbotene Aktion, ne, also, also in die Kirche konnten sie nicht rinnen, so, aber eben drumherum haben sie alles abgesperrt, um eben Leute wie mich daran zu hindern, zu dieser Aktion zu kommen. Jedenfalls muss dazu noch gesagt worden, es regnete und das Pflaster war nass. Dann standen, habe ich gesehen, dass ein Haufen Leute schon vor der Kirche, also die eben schon geschafft hatten, da drin zu kommen. Und dann gingen irgendwie Freunde von mir ein Stück weiter und die Bullen hatten sich darauf konzentriert. Und ich habe gedacht, okay, jetzt los, bin gerannt, wie blöde, mir Bullen hinterher und packten sich auf die Fresse. So, also die hätten mich wirklich gekriegt, wenn sie nicht auf diesen Kopfsteinpflaster, was eben nass war, ausgerutscht wären. Als ich meine Stasi-Akte gelesen habe, habe ich mich dann, also als ich zu dieser Stelle vordrang, habe ich mich richtig gefreut darauf, das zu lesen, weil daran konnte ich mich noch sehr gut erinnern. Also in der Kirche gab es natürlich auch viel Beifall dafür, dass die Bullen sich da auf die Fresse gepackt hatten. Und jedenfalls habe ich dann gelesen und da steht da tatsächlich, dass ich die Bullen geschubst habe. Also, wie gesagt, das ist krass, ne? Also, weil, also sie konnten es nicht zugeben, ne? Sie konnten nicht zugeben, dass sie eben, sag mal, zu doof waren, über das Kopfsteinpflaster zu laufen. Der Effekt war derselbe, ich war dann in der Kirche drin. Ne? Da wurde natürlich auch alles sehr detailliert aufgezeichnet und so weiter und so fort. Ja, dann war irgendwie der Aufruf zur Gründung einer bundesweiten Struktur, wo eben verschiedene Gruppen, also so was wie wir in Dresden hatten, diese AG Frieden, wo eben so, also wir hatten natürlich auch ganz viele Kontakte nach Leipzig, wir sind unglaublich viel rumgefahren. Das war auch ziemlich aufwendig damals, weil eben ganz wenig Leute überhaupt ein Auto hatten oder irgendwas. Also das, aber es ging natürlich auch alles nicht so rasend schnell wie jetzt. War auch, dass dann eben tatsächlich nachts irgendwelche Leute vor deiner Tür standen, hier, wir müssen mal schnell das und das machen oder kommt mal schnell mit und so. Ne? Also war natürlich auch spannend. Wie gesagt, die Kontakte nach Leipzig oder auch teilweise nach Berlin, also oder auch nach Prag oder so, die waren schon da. Es gab ja auch in Leipzig regelmäßige Treffen halt mit verschiedenen Gruppen, wo sich auch Infomaterial ausgetauscht wurde und Informationen überhaupt, die hatten das natürlich auch alles auf dem Schirm, die Stasi, also kann man dann sicher, oder nicht sicher, ich weiß, dass man das in den Akten nachlesen kann. Und dann kam eben der Aufruf halt zu einer Organisation, die bundesweit passieren soll, also nicht Organisation als solche, sondern eine Organisierung, wozu, wo eben auch aus Dresden 4 Leute fuhren, unter anderem eben auch ich, und das war dann eben diese Gründung des neuen Forums, was wir dann eben wieder mit nach Dresden genommen haben und eben in die verschiedenen Städte, und das war dann schon zum Ende der DDR, was wir natürlich nicht wussten, also dass das schon das Ende war, also damit hat er überhaupt keine Sau gerechnet. Also damals war ja dann auch die Flucht, es sind ja unglaublich viele geflüchtet, ich meine, das wissen ja auch alle, was mich auch sehr teilweise wütend gemacht hat, muss ich sagen. Also nicht, weil ich sage, also ich bin nach wie vor der Meinung, jeder Mensch sollte da leben können, wo er gerne möchte, aber die Gründe, die habe ich oft nicht verstanden. Also ich habe auch gedacht, Idioten, warum bleibt ihr nicht hier und versucht Tiere zu ändern, ne? Anstatt einfach abzuhauen oder so. Ne? Also das war so ein, tatsächlich so ein Gefühl zwischen Wut, Traurigkeit und... Ja, Wut und Traurigkeit, denke ich. Ja, und das mit dem neuen Forum, das hat natürlich extrem eingeschlagen. Und Ich meine, unsere Wohnung war immer gut frequentiert, aber in der Zeit war unglaublich, wie die Leute sich bei uns die Klinke in die Hand gegeben haben. So, ne? Da war auch unglaublich, was die Leute alles mitgebracht haben. Wir haben wirklich tagelang nichts inkaufen müssen, weil wir alles gekriegt haben. Wir haben Lebensmittel gekriegt, wir haben irgendwie irgendwelche Sachspende gekriegt. Die waren irgendwie alle so begeistert, dass da Leute sind, die irgendwie, ich sage es mal, einen Arsch in der Hose haben, da irgendwie aufzubegehren. Aber eben, sie haben sich ja auch, also sie haben teilgenommen. Denn, ne? Was mich allerdings so irritiert hatte, war dann, sie wollten tatsächlich auch wissen, was wir jetzt machen sollen. Und ich habe dann, also das hat mich teilweise derartig überfordert, weil ich natürlich nicht irgendwie mich als irgendwie Liederin gesehen habe, die gesagt, also pass auf, wir stellen uns jetzt da hin, dann machen wir das und das und dann gehen wir da und da hin, sondern tatsächlich, dass die Leute sich selber organisieren sollten. Aber das war natürlich auch, was wir natürlich auch nicht gelehrt gekriegt haben. Ist heute nicht anders, gar keine Frage, aber eben unter in einem anderen Kontext so. Ja, dann war der Oktober da und es war unglaublich. Das war einerseits eine Zeit, die ich absolut nicht missen möchte, so, also wirklich absolut nicht. Das hieß dann, also wir sollen, also ich war zwischendurch auch zu mehreren Verhören geholt worden natürlich, also das habe ich jetzt noch nicht erwähnt, aber ich konnte mich dann auch erinnern, dass bei dem letzten Verhör sagte dann eben Bulle zu mir, mit Leuten wie Ihnen wissen wir ja bald wohin. So. Später habe ich dann gehört, dass sie praktisch ja diese Lager machen wollten halt für politisch oppositionelle bzw. feindlich negative Subjekte. Und ich habe gedacht, naja, vielleicht meinte er das. Also, so. Also im Nachhinein wurde mir dann schon ein bisschen übel, muss ich sagen, bei den Gedanken, dass sie uns tatsächlich da irgendwo hätten in irgendwelche Lager gesperrt. Also dass das ja in Planung war, das ist ja bekannt. Also das ist ja jetzt nicht, was nur als Gerücht rumging, sondern tatsächlich auch als Planung schon da lag. Ja, und diese Zeit eben im Oktober, also die Revolution, also ich habe Schwierigkeiten mit dem Begriff, also ich habe tatsächlich eher die Konterrevolution so im Kopf gehabt später. Die war unglaublich, also diese Euphorie, die da war, also diese, ich bin unglaublich dankbar, dass ich das erleben konnte. Ich meine, wie oft hat man das im Leben, ne? Dass man so einen Umbruch mitmachen darf irgendwie oder das mitkriegt. Jedenfalls hieß es denn, also ihr müsst hier alle weg, also die Leute, die bekannt sind, also die holen euch alle ab und so. Ne? Und ich habe dann damals gedacht, nee, du kannst jetzt hier nie weg. Also ich meine, das ist das, was du eigentlich wolltest, die Leute sind auf der Straße, du kannst jetzt nicht einfach abhauen. Ne? Also ich bin mir total blöd vorgekommen. Ne? Also einige von unseren Leuten sind weg. Also das Einzige, was ich gemacht habe, ist praktisch meine Kinder außer Reichweite geschafft. Also meine Mutter, meine Schwester damals dann schon, haben meine Kinder abgeholt, so, weil ich gedacht habe, also wenn irgendwas ist, weiß ich, die sind gut aufgehoben. Wir hatten damals übrigens auch alle so ein Schreiben zu Hause liegen, werden irgendwas im Falle eines, also Inhaftierung oder eben so, dass zu wem die Kinder kommen sollen. Und das haben die, hat die Stasi auch sehr wohl registriert, also das haben sie auch so benannt, also dass das eben, also zum Beispiel ich mich darauf vorbereite, möglicherweise in den Knast zu kommen, also so, aber wie gesagt, das war unter uns eigentlich gang und gäbe. Wir hatten auch alle vier Kinder, ne? Also das muss man noch dazu sagen, also das waren die meisten Leute von uns hatten einfach Kinder, also das war so üblich, ist heute in Dresden fast wieder so üblich, das ist sehr schön. Was soll ich sagen? Ja genau, ich hatte bloß meine Kinder eben außer Reichweite geschafft. Also wir sind dann auch, also einige von uns eben eingefahren worden, aber jetzt nicht besondere, sondern es sind ja so viele halt irgendwie dann eben in Gewahrsam. Und das war interessant und das ist, ich weiß nicht, ob man das vermitteln kann. Weil ich eben da lebte, wir wurden dann halt in so kleine Transporter gebracht und diese haben uns dann durch die Stadt gekarrt, wir wussten ja nicht wohin. Dann haben die uns eben in, jetzt weiß ich inzwischen, oder damals, später wusste ich es natürlich auch schon, kurz danach, waren Kasernen gewesen und zwar waren das Duschräume, also die wir uns gesteckt haben. Na, also es war tatsächlich so, dass ich gedacht habe, so jetzt bringen sie uns um. Also das war tatsächlich so ein Gedanke und ich habe dann später, also danach dann mit anderen Leuten gesprochen und es ging, also ich muss sagen, glücklicherweise nicht nur mir so, glücklicherweise meine ich deshalb, weil ich mir dann schon sehr dramatisch vorkam, aber es war tatsächlich die Stimmung, man hatte das Gefühl, die machen sowieso mit dir, was sie wollen. Du bist denen einfach ausgeliefert. Dann war das auch so gewesen, dass sie uns in so ganz kleine, also das war auch, wie sie uns manchmal abgeholt haben, in so ganz kleine Wägen, die so an der Seite drauf stand, Bäckerei sowieso oder Fischhandel, keine Ahnung was. Also die waren dann irgendwie so eine Art Gefängniswagen oder so, ne? Also eben auch da in den Oktobertagen und dann haben die uns irgendwo hingefahren. du wusstest ja, du hast ja nichts gesehen so. Und dann lief der Motor und lief und lief und lief. Und dann habe ich auch gedacht, ja, vergasen sie sich oder so. Ne? Also wie gesagt, also ging nicht nur mir so. Also diesen Eindruck hatten ganz viele, die eben in so einer ähnlichen Situation waren, was ja glücklicherweise nicht passierte. Allerdings haben wir auch tatsächlich Sachen gesehen, also die waren, also ich kann mich erinnern an so eine Wagenhalle, also so eine Fuhrparkhalle, wo ganz viele Männer eingesperrt waren, die dann irgendwie da standen, eben Hände über, und die wurden derartig zusammengedroschen. Also das war wirklich, oder eben, wissen Sie, wir mussten dann eben in Fluren stehen so und in möglichst unbequemen Stellungen, und dann kamen dann von so Bewachern halt eben diese, also Androhung von Vergewaltigung und sowas. Also da muss ich sagen, da war dann auch immer, wo ich tatsächlich Angst hatte. Da hatte ich richtig Angst. Ich weiß noch, das ist eine Mal, wo dann eben jemand hinter mir stand und also der unterhielt sich faktisch mit seinen Bewacherkollegen darüber, wie sie mich da vergewaltigen wollen. Also es ist nicht passiert, es war tatsächlich nur die verbale Androhung. Also in dem Moment war ich dann, also habe ich mich umgetreten, habe die angebrüllt, sollen die Fresse halten und so weiter und so fort. Was die in dem Moment auch erstmal verdutzt hat. Ich glaube, damit hatten sie nicht gerechnet. Dann muss ich dazu sagen, also dass mir manchmal schon bei irgendwelchen Sachen geholfen hat, dass ich einfach nur akut wütend geworden bin oder so. Ne? Also auch so eine Situation bei einer Demo gegen Rhein-Silizium-Werk in Dresden, wo eben die Bullen auf uns eingeknüppelt haben und dann waren Freundin da mit Kind und die haben dann auch auf die Freundin eingeprügelt und ich war hier, mein Freund aus Ungarn, der Rollstuhlfahrer war, den haben sie aus dem Rollstuhl gekippt und so. Und dann kam ein Bulle auf mich zu und ich habe den dann nur gesagt, schlag mich doch, du Schwein, und bist der Geier was und so. Und der hat dann tatsächlich nicht zugeschlagen. Also ich hatte den Eindruck, der war in dem Moment so überrascht darüber, dass ich den so angeblafft habe. Ich habe darüber nicht nachgedacht. Also das ist nicht irgendwie, was ich hätte steuern können in dem Moment oder so. Ne? Das funktioniert heute natürlich nicht mehr so. Aber damals hatte teilweise tatsächlich irgendwie, also zumindest nach meiner Erfahrung nach, irgendwelche Sachen bewirkt. Naja, wir waren ja schon im Oktober. Ja, das schlug ja alles ganz schnell um. Ich meine, das wäre natürlich schon überhaupt ein abendfüllendes Thema alleine auch, also die ganzen Oktobertage. Jedenfalls war dann hier mit Kohl da und so, und dann gab es wieder Prügel, aber diesmal vom Dresdner Mob, der eben Kohl so ganz toll fand und wir eben nicht. Also ich habe mich in dem Moment auch, also ne, es gab ja zu DDR-Zeiten logischerweise auch immer diese Parolen, ne, zur 1. Mai-Demo, zur 1. Mai-Parade, zum 7. Oktober, ist morgen, ne? Morgen ist DDR-Geburtstag, wo eben so eine Sachen wie DDR, unser Vaterland und hoch die internationale Solidarität, was ja auch heute noch skandiert wird und den Spruch ich nicht schlecht finde. Also, und ich habe diese Sprüche nie mitgeschrieben. Und ich habe mich tatsächlich, also als Kohl da war zu Besuch, also der erste Kohl-Besuch, habe ich mich tatsächlich rufen hören, DDR, unser Vaterland. Also es ist unglaublich, aber das war so eine Verzweiflung, also zu merken, dass diese ganzen Idioten, die eben loswerden und sofort wieder zum nächsten, also sozusagen diese Wahl zwischen Pest und Cholera, also das war schlimm, das war eine echt krasse Zeit, so, ne. Und dann, wissen wir ja, kamen die Wiedervereinigung und so weiter und so fort. Ich bin immer noch da. Erstmal ins Loch gefallen, so, aber ich bin eben immer noch politisch aktiv. So, und ich denke, es gab natürlich eine Entwicklung in all dieser Zeit, eben von diesem Jugendlichen rebellieren über, ja, mich, keine Ahnung, als sozialistische Demokratin sehen oder irgendwann immer. Heute sehe ich mich eher als Anarchistin, aber es ist schon ein kontinuierlicher Weg. Allerdings muss ich auch sagen, dass viele Leute mit denen, also wer ist noch da, also ist aus meiner Zeit, also mit denen ich zu DDR-Zeiten zusammen gekämpft habe, es ist eigentlich niemand mehr da. Also es gibt Leute natürlich, ne, wie Arnold Fartz, der jetzt für die CDU im Bundestag sitzt oder so, ne, aber es gibt auch ganz viele, die haben es nicht mehr geschafft, also die haben einfach aufgegeben. Also ich kann es auch verstehen, dass sie keine Kraft mehr hatten, so, weil ich habe mich tatsächlich auch als Versagerin gesehen irgendwie und absolut Verliererin und natürlich auch eine wahnsinnige Enttäuschung. Also Jetzt ist die Motivation noch mal ein Stück weit eine andere, aber der würde jetzt tatsächlich auch noch mal ein anderes Thema sein oder so. Aber das Thema war ja Alltag und Repression in der DDR. Und das würde ich jetzt damit abschließen wollen. Also erstmal. Ja, soweit dieser Veranstaltungsmitschnitt über den Alltag der Repression in der ehemaligen DDR. Wer diese Sendung und andere von Radioaktiv nochmal hören will, den verweisen wir auf unseren Podcast, auf unserem Blog www.radioaktivberlin.blogsport.de. Mein Name ist Markus. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.